Tja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Der große Philosoph Friedrich Nietzsche hat den irrigierten Penis als das menschliche Symbol schlechthin bezeichnet. Wenn das menschliche Symbol schlechthin allerdings schlapp macht und nicht mehr funktioniert, dann ist die Not groß und dann geraten die Männer in Angst und unter Umständen auch in Depression. Unser Thema heute Nacht heißt Impotenz. Und ich möchte gerne mit Betroffenen reden und mit den Partnern von Betroffenen. Wie hat eure Impotenz angefangen? Wie lebt ihr mit der Impotenz? Und was tut ihr dagegen? Unsere Telefonnummer, unter der ihr mich hier erreicht, heißt 0 180 5678 111. Und die Faxnummer 0 180 5678 110. Den Schweinkram tun wir jetzt mal wieder weg hier. Und es geht los mit Bianca. Und Bianca ist 20 Jahre alt. Hallo? Ja, Bianca. Ja, hi. Also folgendes, mein Freund, ne? Der ist jetzt erst 22 Jahre alt. Und bei uns ist das so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also er hat Impotenz, das wissen wir beide. Aber es ist auch schwierig, mit ihm darüber zu reden. Und ich will das Thema auch so jetzt nicht in der Familie ansprechen, so jetzt meine Mutter mal fragen um Rat oder so. Weil ich weiß auch nicht, wie sie darauf reagieren würde. Du sagst, er hat Impotenz, er ist impotent. Was heißt das denn genau? Ja, also es funktioniert absolut nicht mehr im Bett. Also wir können machen, was wir wollen und da passiert gar nichts. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt 4 Jahre zusammen. 4 Jahre schon? Eine ganz junge Liebe, ne? Ja, doch. Ja. Und seit wann funktioniert das nicht mehr? Ja, seit einem knappen Jahr jetzt. Seit einem knappen Jahr. Und vorher war es richtig gut? Und vorher war es alles okay und deshalb ist es auch, dass ich dachte erst, es wird an mir liegen, dass es vielleicht mit mir nicht mehr stimmt, dass ich ihm jetzt nicht mehr gefalle oder so. Aber er sagt, das wäre nicht so. Und er hat dann auch ziemlich blöde Ausreden, manchmal so, dass er es dann auf ein Fußballtraining schiebt und so, dass das vielleicht zu anstrengend ist und er es deshalb nicht mehr könnte und so. Äußert er sich dann über seine sexuellen Gefühle? Hat er sexuelle Sehnsüchte? Nee, weniger. Also da redet er auch gar nicht mehr rüber. Weißt du, ob dein Freund onaniert? Ich schätze mal doch. Das ja? Ja. Hast du mit deinem Freund mal darüber gesprochen, zum Arzt mal zu gehen? Ich habe ihm das schon gesagt. Also ich habe gesagt, wir können das auch gerne gemeinsam machen, wenn er nicht alleine möchte und so. Aber der lehnt das absolut ab. Also ich weiß nicht, da ist wohl auch dieses Schamgefühl zu groß, weil er auch noch so jung ist. Also man geht ja auch unter Umständen leichtfertig mit dem Begriff oder dem Wort Impotenz um. Wir sind nachher verbunden mit einem Urologen von der Uniklinik Essen, nämlich mit Dr. Gerd Lümmen. Der wird uns dann sicher genau erklären können, auch wann fängt Impotenz überhaupt an. Es könnte ja in eurem Fall so sein, sage ich jetzt mal einfach mal so aus dem Bauch heraus, aus der Pistole geschossen, dass er einfach keinen Bock mehr hat auf dich. Ja. Und aber auch nicht die Traute besitzt, sich von dir zu trennen und einfach einen Strich drunter zu machen. Der könnte ja sein. Ja, könnte sein. Es kann ja sein, dass da überhaupt nichts Organisches und letztendlich auch nichts Psychologisches vorliegt, sondern dass es an eurer ausgebrannten Beziehung liegt. Ja, oder so. Könnte auch sein. Ja. Bist du sicher, dass er nicht fremd geht? Nee, das glaube ich nicht. Weil das wird von der Zeit her schon alles gar nicht hinkommen, weil wir auch ziemlich oft zusammen sind und Arbeit und Training und so. Frag ihn doch mal, ob er onaniert. Ja, das werde ich machen. Ne? Das ist ja dann auch ein Indiz dafür, wie er sexuell funktioniert oder ob er noch funktioniert. Ja, ja, aber ich meine, so jetzt direkt, also ich sage dann immer, Mölle, hör zu und so, lass uns darüber reden und so, aber der hört gar nicht zu, dann der blockt total ab. Was ist denn das für dich für ein Gefühl, wenn du jetzt seit einem Jahr schon ohne Sex lebst, obwohl du in einer festen Beziehung bist, ne? Ich sag mir mal so, das ist nicht gerade schön, aber ich denke mal, zu einer Beziehung gehört nicht nur Sex. Nicht nur, aber auch. Weil ja, sicherlich, das ist schon der größte Teil, aber ich denke mir mal so, ich meine, ich liebe ihn ja auch und ich will ja auch, dass wir zusammen bleiben. Aber ich denke mir mal, wenn es jetzt der Grund ist, dass er sich von mir trennen will und deshalb nicht mehr mit mir schlafen kann, dann sollte er es mir doch vielleicht einfach auch sagen. Ja klar, aber vielleicht traut er sich nicht, vielleicht ist er einfach eine feige Socke. Ja, kann auch ja sein. Wie denkst du denn, dich weiter zu verhalten? Also es kann ja so nicht weitergehen, bis in alle Tage. Nee, also ich meine, ich habe mir jetzt auch selber Gedanken drüber gemacht und ich denke mir mal, wenn es nicht mehr funktioniert, dass ich dem Möller dann auch sagen werde, dass es Schluss ist, dass ich dann den Schlussstrich ziehe. Oder schlag ihm noch mal vor, dass ihr zusammen zu einer Paarberatung geht. Ja. Ne, das wäre doch auch mal eine Sache, wenn er schon nicht zum Arzt geht, dass ihr zusammen zu einem Fachmann, einer Fachfrau geht. Ja, ne? Gibt es sowas oder so? Bitte? Gibt es sowas? Ja, klar gibt es das, ja. Können wir dir gerne mit einer Adresse oder einer Telefonnummer weiterhelfen, ja. Bianca? Leg mal auf und meine Psychologin, die Elke, heute Nacht, ruft dich gleich nochmal an und wird dich da versorgen. Okay, darf ich meinen Freund nochmal kurz grüßen? Heute grüßen wir mal nicht, ausnahmsweise mal. Okay, gut. Tschüss, Bianca. Tschüss. Ciao. So, jetzt ist am Telefon Michael und Michael ist 16 Jahre alt. Hallo? Ja, Michael. Ja, Tag. Also ich habe jetzt auch das Problem Impotenz und also ich habe mit meinem Freund jetzt vor einer Woche geschlafen und wir sind jetzt seit einem Monat zusammen und also beim ersten Mal ging es eigentlich gut, aber wir haben es jetzt noch 2-3 Mal probiert und jetzt läuft eigentlich nichts mehr bei mir. Mhm. Und ich weiß nicht, an was das liegen kann. Ich meine, ich bin 16 und ich glaube, das ist noch ein bisschen jung für das sowas, also für das Impotenz. Denke ich allerdings auch und ich merke schon, wie man mit diesem Begriff überhaupt gar nicht richtig vielleicht umgehen kann. Und die Fachwelt unter Impotenz sicher was ganz anderes versteht, als viele von uns das einfach so gebrauchen. Ne? Wir denken ja, wenn man mal keinen hochkriegt, dann ist man gleich impotent. Du bist, klären wir mal die Grundvoraussetzung ab, 16 Jahre alt, du bist schwul. Ja. Für dich ganz abgeklärt schwul. Mhm, ganz abgeklärt. Ja. Und ist das jetzt dein erster Freund, mit dem du zusammen bist? Mein erster Freund, davor hatte ich 2 Freundinnen. Mhm. Und also da ging es eigentlich noch gut, aber ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht an den Freund liegt oder so, dass es vielleicht wegen der Sexualität ist ja noch ein bisschen anders, das vielleicht zusammenhängt. Beim ersten Mal hat es gut geklappt und hat ja auch Spaß gemacht. Da hat es mir Spaß gemacht. Mhm. Und danach regt sich überhaupt nichts mehr bei dir oder wie kann man das verstehen? Ja, also wie gesagt, beim ersten Mal mit meinem Freund, da war es eigentlich perfekt, aber dann, ich weiß nicht, ob ich da jetzt keine Lust mehr habe und so, macht mir schon Spaß und so, ich habe immer Lust drauf, aber klappt einfach nicht. Mhm. Turnt dich denn dein Freund, ganz ehrlich jetzt mal, turnt dich dein Freund nicht richtig an? Doch, das auf jeden Fall. Findest du ihn so richtig geil? Ja. Ja? Mhm. Aber ich weiß noch nicht so recht, weil ich meine, ob ich jetzt richtig schwul bin oder... Ach, du bist ja doch nicht so ganz sicher. Ja, aber ich denke es mir eigentlich schon, weil... Ja. Könnte es vielleicht sein, dass weil du da noch nicht so ganz sicher mit dir selbst bist, dass sich das auf die Sexualität auch niederschlägt und du gerade in dem Moment halt auch nicht so funktionierst, wie du funktionieren möchtest, weil du dir eben so unsicher bist. Könnte ja sein. Das könnte auch sein, aber ich habe es halt große Angst, dass er sich von mir trennen will. Mhm. Aber Michael, hast du den Eindruck, dass er dich sehr gern hat, dass er dich liebt? Ja, das auf jeden Fall. Wie alt ist er? Der ist 16 auch. Auch 16 Jahre. Also ich bin ganz sicher, dass man keinen Freund verlässt, nur weil das 2-3 Mal im Bett nicht geklappt hat. Schon, aber ich könnte dir das vielleicht mal geben. Also er ist auch gerade bei mir. Ist er da? Dann gib ihn mir mal. Mhm. Ja, warte kurz. Mhm. Hallo? Ja, mit wem rede ich denn? Ach, mit Matthias. Matthias. Ja. Also die Grundinfos habe ich gerade gehört von Michael. Mhm. Wie ist das denn für dich, dass Michael nicht so richtig kann im Moment? Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich meine, ich habe halt auch ziemlich oft Lust drauf, aber wenn er dann nicht kann, das wie soll ich sagen, das bedrückt mich halt, weil ich hatte jetzt schon 2 Freunde davor und mit denen hat es eigentlich immer geklappt. Mhm. Was hast du denn für eine Vermutung, warum das bei Michael nicht so klappt? Keine Ahnung, ich kann mir das auch nicht erklären. Nur hat er gerade die Sorge geäußert, dass du ihn vielleicht verlässt, wenn das sich nicht sehr schnell verändert, das Ganze. Ja, ich meine, wir haben auch schon darüber gesprochen, also mit dem Verlassen. Und also ich sehe da auf jeden Fall kein Problem, weil ich meine, ich liebe ihn. Das ist jetzt mein 3. Freund und... Also Matthias, die Gründe... Ich stehe bei ihm und... Genau, also ich finde auch, die Gründe sind wahrscheinlich sehr kompliziert bei ihm, warum das im Moment nicht so klappt. Du darfst den natürlich überhaupt nicht unter Druck setzen. Wenn du den jetzt unter Druck setzen würdest, tust du ja auch nicht, höre ich ja jetzt schon. Wenn du den unter Druck setzen würdest, dann hätte das zur Folge, dass da überhaupt nichts mehr funktioniert bei dem. Ja. Lass es doch ganz langsam angehen. Sag ihm doch auch nochmal ganz klar, pass auf, Michael. Und wenn es jetzt auch noch 1 oder 2 Monate nicht richtig klappt, wir werden das schon schaffen zusammen. Mhm. Und lass ihm ganz einfach mal so freien Lauf und freien Raum. Mhm. Ne? Es kann ja sein, dass er mit sich auch noch nicht so ganz im Reinen ist, was das Schwulsein angeht. Und wer weiß, welche Dinge da noch mit dranhängen. Ja klar, ich meine, wir haben auch darüber schon gesprochen, also ich habe ihn auch gefragt, stehst du zu deiner Homosexualität oder nicht? Mhm. Und er hat mir halt auch immer geäußert, ja, ich stehe schon dazu, aber ich bin halt immer ein bisschen skeptisch gewesen, weil ich habe es ihm nicht so ganz abgenommen. Ja, also, er halt immer eigentlich nicht so, ich war nicht so ganz sicher, ob er auch wirklich jetzt dazu steht. Matthias, wenn du den Michael wirklich lieb hast, dann halte mal zu dem und stehe die ganze Sache mit ihm zusammen durch. Und ich bin sicher, dass wenn ihr das schafft, ihr beiden, dass es hinterher umso geiler und so abgefahrener wird mit euch beiden. Mhm. Ne? Also, ja, und er hat halt auch noch Angst, zum Arzt zu gehen. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, um das vielleicht mal ein bisschen in Klarheit zu bringen. Ich will jetzt hier keine Ferndiagnosen stellen, aber ich glaube, dass das keine Sache für einen Arzt ist, sondern vielleicht doch eher für den Psychologen. Matthias, halt zu dem Michael und gib mir den Michael nochmal kurz zurück. Okay, tschüss, Domian. Tschüss. Ja? Michael, eine Frage noch an dich. Wenn du nicht mit deinem Freund zusammen bist, onanierst du? Ab und zu. Ja, und das funktioniert dann? Ja, naja, schon eigentlich eher. Denkst du dann an deinen Freund oder an wen oder was denkst du? Ja, ist unterschiedlich. Also kreuz und quer, was man sich da so vorstellt. Ja. Hast du, wenn du so nachts aufwachst, bemerkst du schon mal, dass du dann auch einen stehen hast? Das morgens, ja. Ja, morgens auch. Also wir werden nachher den Dr. Lüm auch mal zu deinem Fall befragen. Du sollst auf jeden Fall auch dranbleiben. Ja. Ne? Dann kann er vielleicht da von fachkundiger Seite auch noch was sagen. Ich würde dir als Kumpel empfehlen, lass es langsam angehen und wenn es die nächsten Male nicht klappt, es ist wirklich nicht so schlimm. Verwöhn du deinen Freund mal, damit er viel Spaß hat. Das muss ja nicht immer gleichzeitig laufen bei beiden. Und versuche halt, dir noch mehr Gedanken zu machen, was so deine sexuelle Identität angeht. Ob du wirklich homosexuell bist oder welche Zweifel da bestehen. Wenn du so ein Gespür dafür hast, und das hast du ja, sonst wärst du nicht jetzt mit einem Mann zusammen, leb's einfach mal aus. Das ist ja keine Festlegung fürs Leben. Vielleicht ändert sich das nochmal in 3, 4, 5 Jahren. Aber lebe das jetzt erstmal und lebe es auch richtig. Mit allem, was dazugehört. Okay. Ja? Mein Lieber, alles Gute, Michael. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, lautet Impotenz. Und ich möchte gerne mit Männern oder auch mit Frauen reden, die halt dann durch die Männer betroffen sind. Ich möchte mit euch darüber reden, wie ihr eure Impotenz bemerkt habt, was ihr dagegen tut, welche Mittelchen ihr vielleicht auch schon ausprobiert habt, überhaupt, wie es sich mit Impotenz lebt. Es ist ja nach wie vor ein großes Tabuthema und manch ein Mann wird sich sicher vielleicht auch schämen, dieses der Partnerin oder wenn er alleine lebt, einer Frau, die er neu kennengelernt hat, zu erzählen. Also wenn ihr Lust habt, es mir zu erzählen, euch mit mir zu unterhalten und vielleicht sogar noch einen fachkundigen Rat gleich von meinem akustischen Gast, von Herrn Dr. Lüm, zu erhalten, dann ruft jetzt an 0180-5678-111. Weiter geht es mit Robby. Und Robby ist 38 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Ja, Robby, hi. Ja, erstmal vorab, also ganz toll, was du alles so machst, also mit deiner Sendung. Danke. Finde ich also riesig. Ja, ich habe halt das Problem mit meiner Tochter, also seit der Geburt meiner Tochter. Mhm. Wann war das? Das ist jetzt vor 9 Monaten gewesen. Mhm. Ich habe dabei gewohnt, ne? Also sagt man so schön. Ja. Ich habe das alles mitgekriegt und ich bin eigentlich ein Kerl, wie er im Buche steht, sagt man so schön, ne? Mhm. Obwohl das auch wieder ein Klischee ist, aber nur seit dem Punkt läuft da gar nichts mehr, ne? Du hast die Geburt gesehen, hast alles miterlebt? Ja, klar, genau. Hat dich das angeekelt irgendwo? Nee, ganz im Gegenteil. Eigentlich nicht, nur die Schmerzen halt meiner Frau. Ne? Wie? Die haben also tierisch, ich weiß nicht, in mir gegraben. Ich weiß nicht, also heute noch. Ich kann also meine Frau nicht mehr anfassen und sie selbst probiert zwar immer noch. Und beschreib doch mal, was dich sexuell an deiner Frau oder vor deiner Frau bremst. Bremst? Mhm. Ach, das ist ein Riesenthema. Das ist halt das Blut gewesen, ne? Das ist alles so, weißt du, diese Verletzungen, ne? Das ist also, ich habe also Dinge gesehen, also das war Wahnsinn. Ne? Also ich habe. Kann ich das dann doch so verstehen, da du das gesehen hast? Du hast Blut gesehen und viele Dinge, die du dir. Nein, ich war dabei. Ich habe das Kind ja im Arm gehabt. Ja, klar. Und dass du Dinge gesehen hast, die du dir vorher nicht so vorgestellt hast. Nein, um Gottes Willen, das habe ich mir nie so vorgestellt. Dass daher jetzt, dass es für dich deshalb unmöglich ist, jetzt mit dieser Frau, wo diese Dinge passiert sind, an der Stelle dann halt. Ich tue immer wieder weh, ne? Also ich habe das Gefühl, wenn ich mit ihr schlafe, dann kommt, entschuldige bitte den Ausdruck, aber der Schwanz kommt wieder rein, verstehst du? Und dann tue ich ihr wieder weh. Ich tue ihr wieder weh. Ne? Und plötzlich habe ich dann, da klickt alles weg hier. Alles weg. Ich habe nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich bin gar nichts mehr. Ich hab überhaupt, ich weiß nicht, sie berührt mich und es ist nichts, es tut sich gar nichts. Die Signale deiner Frau, dass sie möchte und dass es ihr offensichtlich nicht wehtut, das hilft dir überhaupt nicht weiter. Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich frage nochmal nach, Robby. Ist es wirklich... Wenn ich noch verkrampft hat, dann werde ich irgendwie noch... weiß nicht. Ist es ganz sicher, hat es nichts mit Ekel zu tun? Nein, ganz im Gegenteil. Mhm. Also wir haben zum Beispiel Fellatio oder wir haben zum Beispiel auch Colling. Wir haben also wirklich, ich liebe meine Frau über alles. Das sind 9 Monate her, sagst du, dass die Tochter geboren wird. Richtig, genau. Mhm. Die kurze. Und jetzt habe ich mittlerweile, jetzt drehe ich komplett rum. Und jetzt habe ich sogar eine Aversion gegen meine Tochter. Ich habe da zum Beispiel jedes Mal, wenn ich sie sehe und dann, ich weiß nicht, wie ich das begründen soll. Mhm. Wie überhaupt? Gibt es sexuelle Gedanken in dir? Natürlich, klar. Auf wen bezogen sind die dann? Immer auf meine Frau. Immer auf deine Frau? Natürlich, klar. Also du onanierst und denkst an deine Frau? Ich habe zum Beispiel, nur um eins klarzustellen, ich habe zum Beispiel mal hier so einen Abend gemacht, wie wir jetzt den 6. Hochzeitstag hatten. Ne? Mhm. Ich habe also wirklich ich habe 3 Rosen ins Bett gelegt. Ne? Mhm. Ich habe Kerzen angemacht. Ich habe dieses dumme Zeug gemacht halt. Mhm. Ich habe gekocht und wie man es halt so kennt. Ne? Mhm. Ich habe sie eingecremt. Wir haben zusammen gebadet und nur als dann dazu kam, hat sich nichts geregt bei dir? Nee, gar nichts. Gar nichts mehr. Ich habe gerade gefragt, das ist ein bisschen untergegangen, wenn du onanierst, denkst du dann auch an deine Frau? Das ist ein Punkt, ich onaniere nicht mehr. Das auch nicht mehr? Nee. Seit der Geburt? Nee, nicht seit dieser Geburt, seit knapp 2 Monaten nicht mehr. Also findet an deinem Körper sexuell überhaupt gar nichts statt zurzeit? Richtig, weil ich verteufel mich dabei. Ne? Mhm. Ich sag, warum musst du das jetzt machen? Warum musst du jetzt hier hinter der, ich sag mal ganz ehrlich, hinter verschlossenen Türen hier irgendwas machen? Und obwohl doch jetzt deine Frau das braucht. Mhm. Sie sucht es ja auch. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch zu großen Spannungen zwischen euch führt, ne? Mittlerweile. Ja. Und wenn du dann auch noch negative Gedanken über deine Tochter, zu deiner Tochter hast, wird es ja allmählich heikel, ne? Das Ganze. Ganz bestimmt, Domian. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich meine Tochter für Dinge verantwortlich mache, wo sie überhaupt nicht für kann. Ich glaube, dass du dringend zu einem Psychologen musst. Die kann nichts dafür, die kann doch nichts dafür. Die Kleine hat nur die Schmerzen gesehen. Warum gehst du nicht darauf ein, wenn ich sage, dass du zum Psychologen gehen solltest? Ich war doch da. Du warst da? Ja, und da habe ich mit deinen Leuten schon gesprochen vorher. Und die haben mir genau dasselbe gesagt. Ja, wir müssen da irgendeine Therapie machen, aber die machen es noch schlimmer. Die haben mir erzählt, dass ich... Wer ist die? Halt, stopp, wer ist die? Also der Psychologe, mit dem ich jetzt zusammenarbeite. Mhm. Der hat mir erzählt, dass ich eine gespaltene psychologische, wirklich, ich habe da irgendwo ein Problem. Ich bin eine gespaltene... Moment, du bist also im Moment in Behandlung bei einem Psychologen? Richtig, genau, ja. Also, Robby, dann ist das auch der richtige Weg. Solltest du dich bei diesem Psychologen nicht richtig aufgehoben fühlen, dann wechsel ganz den Psychologen. Ganz bestimmt nicht, der macht das noch schlimmer. Dann wechsel den Psychologen, aber du musst zu einem Fachmann. Ganz dringend. Der macht das noch schlimmer. Der sagt mir zum Beispiel, dass das Kind als solches der Anlass wäre für meine Aversion. Ich sage, das stimmt ja gar nicht. Also die psychologischen Details, die können wir natürlich jetzt nicht erörtern. Ich könnte dir höchstens anbieten, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin jetzt gleich sprichst. Mhm. Und ich kann dir von meiner Seite aus wirklich nur empfehlen, wenn du dich da nicht wohlfühlst bei deinem Psychologen, beende das ganz schnell und such dir einen neuen. Denn das ist, glaube ich, der einzige Weg für dich, da rauszukommen. Lieber Robby, du wirst gleich von uns angerufen, von Elke. Und ich wünsche dir, deiner Familie, deiner Frau alles Gute. Ja, ich bedanke mich, Tom. Bis denn, ciao. Tschüss. Manuela ist 24 Jahre alt und jetzt am Telefon. Hallo? Ja, Manuela, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Ja, also es gibt von uns, also mein Freund, der ist also auch impotent. Der ist auch impotent? Ja, also ich vermute es. Er gibt es selber noch nicht offen zu, er schämt sich wohl deswegen. Wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist 32. Und? Also er gibt es nicht offen zu. Also. Warum meinst du denn, dass er impotent ist? Ja, weil es läuft einfach nichts mehr bei uns. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt 7 Jahre zusammen. 7 Jahre. Und seit wann läuft nichts mehr? Seit ungefähr 1,5 Jahren. Ja. Also es, der schiebt es immer raus, untersucht sich immer Gründe und so, warum es nicht laufen könnte und so. Was sagt er denn? Welche Gründe? Ja, er ist kaputt von der Arbeit und alles Mögliche. Dass er zu gestresst ist und so. Ist vielleicht wieder so ein ähnlicher Fall wie bei Bianca vorhin am Anfang. Ja, ist auch ein ähnlicher Fall. Wir haben auch 2 Kinder zusammen, das ja dann sind die Kinder, die stressen auch und so, ne? Könnte es denn ganz einfach auch in eurem Fall so sein, dass er definitiv keine Leidenschaft mehr für dich empfindet? Nee, eigentlich nicht. Das ist ja auch alles, bei uns läuft alles ganz prima. Also, na, offensichtlich dieses Jahr nicht. Wenn das Vorspiel ist und alles, ne? Ja. Läuft alles prima. Nur wenn es dann soweit ist, dann geht's auf einmal nicht mehr. Ach so, bis zum Vorspiel? Das klappt alles. Dazu kommt es auch immer noch. Ja, kommt immer noch. Und dann, sobald es dann soweit ist, dann ist auf einmal wieder alles weg. Also, wenn er einführen soll, funktioniert es nicht mehr. Nee. Geht absolut nicht mehr. Jetzt hat meine Mutter auch schon zu mir gesagt, nimm doch mal den Kai an der Hand und geh mal mit dem zum Arzt und alles. Mhm. Ne? Also er kriegt durchaus einen irrigierten Penis, das funktioniert? Ja, das funktioniert. Und dann, sobald es dann so weit kommt, ne, ist es weg. Ist das immer das Gleiche? Immer. Ich schreibe das mal alles ein bisschen auf, damit ich das gleich abrufen kann für den Fachmann. Und das ist schon richtig schlimm, ist das, ne? Weil nun gibt es ja 1,5 Jahre dann ohne Sex zu leben, ist ja auch nicht gerade schön. Manuela, ne? Nun gibt es ja außer der klassischen Penetration, also dem klassischen Miteinander schlafen, ja genügend Formen der Sexualität, wo man verdammt viel Spaß haben kann, ohne das Ding reinzustecken, um es mal profan auszudrücken. Ja, sicher, das warum, haben wir ja warum auch. Macht ihr denn, ihr könnt euch dann erstmal doch so richtig in Fahrt bringen mit all den anderen Dingen? Ja, haben wir auch alles schon versucht, ne? Aber ich meine, wir lieben uns ja auch wirklich richtig. Und alles, wir sind ja auch so eigentlich ganz glücklich. Wir haben eine sehr glückliche Beziehung, alles. Nur, man möchte sich ja auch mal ganz nah wieder spüren und alles. Ne? Kannst du dich an irgendeinen Vorfall vielleicht erinnern, vor 1,5 Jahren, seitdem es nicht mehr so richtig klappt? Nee, kann ich mich nicht. War das schlagartig plötzlich da? Ja. Ich habe vielleicht gedacht, ich habe auch erst an mir gezweifelt, ne? Gesagt, vielleicht reizt ich nicht mehr, dann habe ich mir reizt, alles angezogen und alles mögliche, alles ausprobiert, ne? Aber du kriegst ihn ja immer erstmal auf Fahrt, ne? Ja, das funktioniert sicher. Ja. Es funktioniert. Und dann, sobald es dann soweit ist, ja, dann ist weg. Nun hat er dann ja doch, gehe ich von aus, viel sexuelle Emotionen in sich. Macht er das mit sich alleine dann klar? Redet ihr darüber? Ja, also nee, er blockt das Thema immer ab. Hast du ihn noch nicht erwischt dabei, wenn er alleine mit sich Spaß hat? Nee, noch nicht. Das noch nicht, aber das wird offensichtlich dann so sein, ne? Ja, weiß ich ja nicht, ne? Frag ihn doch mal, ganz einfach. Kann man doch fragen, wenn man zusammen ist. Ja, ich habe ihn ja schon mal gefragt, aber er blockt das Thema voll ab. Auch ne? Dieses sagt er dann nicht. Nee, also er blockt das immer ab. Er sagt immer, bei mir ist alles in Ordnung, das stimmt schon alles, das ist nur der Stress. Weil ich meine, so 1,5 Jahre kann man sich auf den Stress schieben. Also definitiv, seit 1,5 Jahren hat es kein einziges Mal richtig stattgefunden, der Sex, so wie du es gerne möchtest. Nee. Gut, ja. Manuela, also nicht gut, sondern wir werden gleich den Herrn Dr. Lümm fragen, was er meint. Du bleibst dran und vielleicht hat er ja irgendeine Idee, was ihr miteinander auch machen könnt oder was dein Freund machen könnte. Ja? Alles Gute trotzdem, trotz der Schwierigkeiten im Moment. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist in der Leitung der Martin. Und Martin ist 23. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Ja, Martin, Thema Impotenz bei uns heute Nacht. Du sollst aber erstmal dein Radio oder dein Fernseher runterdrehen. Runterdrehen, das hast du nicht getan. Ja, Moment. So, jetzt geht's, glaube ich, oder? Bitte. Ja, jetzt. Ja. Jetzt geht's? Ja, wir versuchen das, ja. Ja, ja, mein Problem liegt eigentlich mehr in der Familie so. Und zwar, mein Vater, der ist jetzt 48. Und mit 35 fing das so bei ihm an und der hatte also, ich meine, ich habe das so nach und nach ausgekriegt in der Familie, dass, wie gesagt, er wurde dann impotent mit der Zeit, war dann auch in der Behandlung auch drin, was gar nichts genutzt hat. Bei einem Psychologen oder beim Urologen? Nee, zuerst mal bei dem Urologen, von da wurde er zu einem Psychologen geschickt. Und er hat auch 2 Brüder und das gleiche Problem ist auch bei denen, was man sagt, also die beiden Brüder von ihm, die sind ja älter als er, er ist ja der Jüngste. Und ja, wie gesagt, das liegt also, wie gesagt, in der Familie, wie ich das jetzt so also draus entnehmen kann. Und ich meine, ich bin ja zurzeit 23 und da macht man sich auch so seine Gedanken, wie das dann später sein wird. Also bei dir funktioniert im Moment alles noch wunderbar? Halbwegs. Also es ist so, dass, wie gesagt, also ich bin zurzeit in keiner Beziehung und hatte vor kurzem eine halbjährige Beziehung und wie gesagt, das ging in die Hose durch die Sexualität eben. Inwiefern? Ja, weil die Frau eben, wie gesagt, nicht viel mit mir anfangen konnte, weil wenn es dann eben intimer wurde, klappte eben nichts mehr bei mir. Ne? Warum weil klappte ich, das bei dir nicht? Ja, also das Problem ist dann eben immer im Hinterkopf bei mir, dass ich dann, weiß nicht, vielleicht ist das eine blöde Einstellung, aber ich habe dann immer im Hinterkopf so die Familie und dann weißt du so von wegen irgendwann Familiengründen und sowas. Vielleicht ist das falsch in dem Augenblick, aber es ist nun mal so bei mir. Also in dem, wirklich klassisch, in dem Moment denkst du daran? Ja. Also wenn du mit einer Frau zusammen bist und es kommt, dann, es geht zur Sache, dann denkst du an eure Familiengeschichte, dass du eventuell impotent werden könntest und schon funktioniert natürlich nichts mehr. Richtig, richtig. Das habe ich dann immer, weil es fing bei meiner ersten Freundin an, mit der ich überhaupt intim zusammen war auch so. Mhm. Und da hatte ich die Probleme auch schon. Naja, und wie gesagt, kannst du dir ja vorstellen, wenn du eine zweite, dritte, vierte Freundin hast und mit der dann intim werden willst, dann kommt es immer wieder vor, dass du dann eben daran denkst und ich meine, dann spielt sich nichts mehr unten ab, nur eben im Kopf. Ne? Mhm. Heißt das, dass du jetzt in deinen jungen Jahren mit 23 schon eine ganze Menge Versager hast einstecken müssen bei dir selbst? Bei mir selbst, ja, wie man das jetzt nimmt. Ich meine, es ist eigentlich ganz komisch. Ich meine, ich bin auch öfter bei Prostituierten, was ich dir ehrlich sagen kann, und da klappt alles eigentlich bestens. Also ich war zum Beispiel, wenn ich dir mal erzählen kann, gestern in Hamburg gewesen. Ich komme nämlich aus Gelsenkirchen im Ruhrpott. Und da sind wir gestern mit einem Kollege hochgefahren und waren, wie gesagt, da oben. Und da hat alles reibungslos geklappt. Ne? Ich gehe auch bei uns hier öfters zu Prostituierten. Wie kommt das, dass du bei Prostituierten dann nicht daran denkst? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Vielleicht liegt es eben daran, dass da keine Gefühle im Spiel sind. Dass er wirklich mal nur mit der Einstellung hinfährt, man will nur Sex haben. Und da ist jetzt, sag ich mal, nichts mit der Familie oder sowas im Hintergrund. Und wenn du jetzt intimer mit der Freundin wirst, ich meine, da ist schon Liebe und so weiter mit im Spiel. Also so kann ich mir das nur erklären. Ne? Das bedeutet doch sicherlich für dich, dass du immer, wenn sich ein naher Kontakt zu einem Mädchen aufbaut, du latent schon diese Angst hast, dass du eventuell dann im Bett versagst. Richtig, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, je älter du wirst, desto schwieriger auch für dich dann zu verarbeiten. Ja, richtig. Deswegen, ich meine... Dass sich ja immer mehr eine große Hürde aufbaut für dich. Richtig, richtig. Nur es geht eben darum, vielleicht ist das auch falsch von meiner Seite aus, weil ich denke dann, ich meine, wenn man ein halbes Jahr mit jemandem zusammen ist, dass man nicht dann sofort an Familiengründung denkt. Ne? Also eine ganz entscheidende Frage, die wir gleich den Fachmann fragen werden, ist, ist Impotenz... was immer es auch sein mag, wie er es definieren wird, ist Impotenz vererbbar? Ne? Das ist ja deine richtig, zentrale Frage. Richtig, Vielleicht ist das überhaupt nicht vererbbar, wenn der sagt, nein, das gibt es nicht, dann wärst du ja quasi schon erlöst. Ja, ich verstehe. Kann ja sein, schon, weiß ich. Es geht mir eben darum, was vielleicht auch mein Fehler ist. Ich denke in meinen 23 Jahren jetzt an eine Familiengründung, aus diesem Grund, weil eben ich... einfach die Einstellung habe, eine Familie zu gründen. Und je älter ich werde, deswegen denke ich immer, werde ich impotent und kann keine Familie mehr gründen. Mhm. Ist mir schon klar, ja. Weißt du, was ich meine? Ne? Ja. Martin, bleib am Fernseher, am Radio und wir hören gleich mal, was sich da vielleicht zu sagen alles gibt, was da zu sagen gibt. Okay, tschüss. Alles Gute für deine Sendung. Danke, ciao. Jetzt ist Moritz dran und Moritz ist 30. Hi. Ja, hallo Domian. Hallo Moritz. Ich wollte auch zum Thema Impotenz reden, und zwar meine Impotenz hat eine gewisse Vorgeschichte. Ich habe schon seit 19 Jahren Diabetes. Ah ja. Ja, und dadurch hat sich das halt so bei mir entwickelt und seit 2 Jahren läuft auch überhaupt nichts mehr bei mir. Also seit 19 Jahren Diabetiker und seit 2 Jahren gar nichts mehr. Genau, richtig. Und ich war deswegen auch im Krankenhaus gewesen und hatten die auch eindeutig gesagt, dass das mit dem Diabetes zusammenhängt. Das ist eine Folgeerscheinung der Krankheit. Ne? Genau, genau das ist es. Ja, und was heißt denn, beschreib doch mal bei dir, ich vermute mal, dass du jetzt der erste wirklich klassisch impotente Mann bist, von denen, die wir bisher gehört haben oder von den Fällen. Was bedeutet Impotenz in deinem Fall? Heißt das, dass du überhaupt gar keine sexuellen Gelüste mehr hast? Ja, Gelüste schon, aber halt... Im Kopf passiert das. Im Kopf nur, genau. Und dein Penis funktioniert überhaupt gar nicht mehr. Genau, das ist es. Der funktioniert auch nicht beim Onanieren? Nein, gar nicht. Und der funktioniert auch nicht nachts? Das heißt, das berühmte steife Glied am Morgen hast du auch nicht? Absolut nicht mehr. Gar nicht. Also früher war das immer so. Also war ich gut drauf gewesen. Hatte ich auch Freundin und morgens halt auch immer so Latte gehabt. Aber seit 2 Jahren ist da überhaupt nichts mehr zu machen. Jetzt warst du im Krankenhaus und hast dich mit Fachleuten da beraten. Was hat man denn zu dir gesagt? Was sollst du machen? Die sagten, da kann man gar nichts mehr machen. Und ich hatte natürlich auch im Kopf so, jetzt wo das rauskam mit Viagra, hatten die ja so 10 Personen getestet, bei SternTV hatten die das mal gezeigt. Und da war ein Diabetiker mit dabei, der sagte ja, der ist eindeutig durch Diabetes impotent und das Mittel hat aber dem auch gar nicht mehr geholfen. Deshalb ist das für mich auch keine Hoffnung so. Es gibt ja noch gewisse, also viele andere Mittelchen, du hast aber noch nichts ausprobiert. Nein. Also man kann ja irgendwelche Injektionen in die Schwellkörper spritzen. Das hast du noch nicht gemacht, oder? Weil das ist auch so ein Problem für mich, damit zum Arzt zu gehen. Aber ich meine, du warst im Krankenhaus deshalb. Ja, aber da muss man nochmal so dahin und war sehr unangenehm für mich gewesen. Schämst du dich? Ich wollte das nur einmal versuchen so und dann hat das nicht geklappt. So ein zweites Mal hätte ich gar keine Lust mehr dahin zu gehen. Aber das ist doch Wahnsinn, Moritz. Wenn du zu einem Arzt gehst, zu einem Urologen, das ist dessen Job, sich damit auseinanderzusetzen. Das macht er den ganzen Tag. Ja, ich hatte die Sendung von dir am Freitag gesehen bei Hans Meiser. Da war auch so Urologe, wenn die mir schon mit solchen Sachen da kommen. Ja, das habe ich da in der Sendung aber auch gesagt, dass ich das nicht für seriös halte, diese Penisverlängerung. Genau. Ja. Was schreckt dich denn davon ab, zu einem Arzt zu gehen? Ja, ist halt so, man schämt sich. Also bei mir auf jeden Fall. Ich schäme mich so. Vor was schämst du dich denn da? Vor was schämst du dich da? Ich bin ja erst 30 Jahre alt und dass ich dann schon in so jungen Jahren... Ja, aber jeder Arzt kapiert das doch sofort, wenn er hört, dass du seit 19 Jahren Diabetiker bist. Ja, ja, dann sagt er auch so, weil ich habe damit nie so aufgepasst, so nie besonders danach gelebt. Und kam das auf einmal so, dann das macht die Sache noch schwieriger für mich. So. Du bist noch so jung, Moritz. Ja. Also ich kann dir wirklich nur dringlichst ans Herz legen, geh zu einem Arzt. Geh zu einem Arzt, such dir einen guten Urologen, dem du vertraust und besprich mit dem alles mal durch, von Viagra bis zur Pumpe oder was es da alles gibt. Das kann dann jetzt für dich keine Perspektive sein, dass du die nächsten Jahre vollkommen ohne Sexualität lebst. Ja, genau das. Also ich wollte ja auch zum Arzt gehen, aber wie gesagt, so die Überwindung ist sehr schwer für mich. Wie sieht das denn im Moment aus? Ich geh mal davon aus, dass du keine Partnerin hast. Ja, schon seit 2 Jahren nicht mehr. Ja, und natürlich deshalb, ne? Ja, das auch. Also, sage ich mal, das lag bestimmt noch 90% daran. Das heißt sicher auch, dass du überhaupt gar keine Motivation hast oder gar keine Traute hast, ein Mädel, eine Frau anzusprechen. Ja, weil spätestens so 12 Stunden später merkst du es dann, dass da nichts und so kommt von mir. Guck mal, wenn du jetzt überhaupt nichts tust, wenn du dich jetzt zurücknimmst und in deinen Isolationen da eingräbst, heißt das, dass du dich auf ein völlig einsames Leben einstellen musst. Ohne Liebe, ohne Zärtlichkeit auch und letztendlich natürlich auch ohne Sexualität und Erotik. Ja, eben. Ja, also ich meine, die Sachen, die auch bis jetzt gezeigt haben, was gegen Impotenz helfen soll, das war ja auch nicht so vielversprechend. Also, lieber Moritz, nochmal mein ganz heißer Tipp, geh zu einem Arzt, dringend und ganz unbedingt und bald. Und über deinen Fall werde ich gleich dann mit Herrn Dr. Lüm auch nochmal sprechen. Okay. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.33 Uhr, jetzt machen wir eine kurze Pause. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Unser Thema heute Nacht heißt Impotenz. Ich möchte mit betroffenen Männern sprechen und mit betroffenen Partnerinnen oder Partnern. Wie lebt ihr mit eurer Impotenz? Was tut ihr dagegen? Die Telefonnummer, unter der ihr mich hier erreichen könnt, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-111. Jetzt bin ich verbunden mit dem gerade schon mehrfach angekündigten Herrn Dr. Kurt Lümmen, Urologe an der Uniklinik in Essen. Schönen guten Abend, schönen guten Morgen. Schönen guten Abend. Herr Lübben, Sie haben die ganze Sendung verfolgt. Ja, bisher. Ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal die Fälle so im Eilverfahren durch und ich bitte Sie um eine Stellungnahme. Fangen wir vielleicht mit dem letzten Fall an von Moritz, der Diabetiker ist. Ja. Das ist sicher ein klassischer Fall, nicht? Richtig, genau. Ja. Also das ist im Prinzip von den sechs Leuten, die jetzt bisher angerufen haben, eigentlich der klassischste Fall. Denn man muss natürlich einmal zwischen einer organischen Ursache unterscheiden, der Impotenz und einer psychogen bedingten Ursache. Mhm. Was kann man im Fall Moritz denn tun? Das fiel nun gerade, und das ist natürlich das Zauberwort im Moment, Viagra. Wäre für Moritz Viagra eine gute Lösung? Vorausgesetzt, er ist nicht herzkrank, ne? Das sagen wir jetzt mal, er ist sonst gesund. Richtig, also Viagra wäre natürlich mit Sicherheit eine interessanter Versuch wert, dass man das bei ihm ausprobiert. Mhm. Bei Diabetikern, so wie es halt jetzt von den Daten aus den USA erscheint, hat das eine Wirksamkeit bei ungefähr bei 40-50% dieser Patienten. Immerhin. Ja, immerhin. Das ist eine hohe Wirksamkeit. Wenn in diesem Fall Viagra auch nichts helfen würde, was würden Sie empfehlen? Kann man überhaupt da noch was machen? Doch, auf jeden Fall. Zum Beispiel? Also vor jeglicher Therapie sollte man natürlich erst noch mal genau abklären, welche Ursache dahinter steckt. Ob das jetzt eine nervlich bedingte Ursache ist, die halt durch den lange bestehenden Diabetes, also durch die Zuckererkrankung hervorgerufen ist. Oder wahrscheinlich ist es eine Kombination mit einer gefäßbedingten Störung. Mhm. Und das kann man halt einmal durch eine neurologische Untersuchung und zum anderen durch eine Untersuchung der Gefäße, die den Penis versorgen, untersuchen. Nun hatte ich gerade schon ein Stichwort genannt. Es gibt dieses Verfahren, dass man in die Schwellkörper irgendwas einspritzt. Genau. Was halten Sie davon? Ja, das ist ja im Moment im Prinzip das ja immer noch am weitesten verbreiteste Medikament oder die Therapieform, weil das ja im Moment, zumindest auf Deutschland bezogen, das einzige Medikament ist, was auch von den Kassen getragen wird. Stelle ich mir aber so sehr unangenehm vor, wenn ich mir selbst was in meinen Schwanz reinspritzen soll. Ja, also mit einer Spritze, mit einer Nadel. Mit einer Kanüle, ja. Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Das sagen eigentlich alle Patienten. Und ich denke mir das eigentlich auch so. Nur wenn man dem Patienten das dann erste Mal spritzt, dann sagen eigentlich, sagen wir mal, 80-90% aller Patienten, ach, so schlimm war es ja gar nicht. Und wenn die Patienten das dann eigentlich nach relativ kurzer Zeit selbst erlernen müssen, dann sind sie auch relativ, also die schaffen das eigentlich alle sehr gut. Wie lange vor dem Sex, vor dem Akt, muss man das dann spritzen? Ungefähr eine 15 bis 30 Minuten. 15 bis 30 Minuten. Ja. Da muss man sich erstmal von dem Schmerz erholen und dann geht's dann rund. Nein. Es wird ja eine Substanz eingespritzt. Prostaglandin nennt sich das. Das spielt ja auch keine Rolle, der Name. Ja. Das ist eine Substanz, die bewirken soll, dass die Gefäße sich erweitern und sich entspannen. Mhm. Und in dieser Entspannung, diese Entspannung führt halt dazu, dass der Schwellkörper richtig auseinandergehen kann, dass Blut einströmen kann und dass es zu einer vollen, ausgebrechten Erektion kommt. Ja, ja. Und gerade das Wort Entspannung, das bezieht sich auch auf viele Anrufer vorher, denn die haben, so wie es den Anschein hat, eine deutlich erhöhte Anspannung beim Sexualverkehr. Also Herr Lübben, ich würde mal vorschlagen, wir können das natürlich nicht im Detail alles durchgehen. Ich sage mal so ein paar Stichworte. Bei der ersten Anruferin Bianca, da hat der Freund einfach keine Lust mehr mit ihr zu schlafen. Ist das Impotenz? Nee. Nee, ganz eindeutig nicht. Ja. Also sagen wir mal so, es ist zumindest so, wie es sich anhört, keine organisch bedingte Impotenz. Das ist ein Partnerschaftsproblem, ne? Bitte? Das ist ein Partnerschaftsproblem. Das ist ein Partnerschaftsproblem, so würde ich das auch sehen. Dann hatte der Michael angerufen, der 16-jährige Michael, der schwul ist oder noch nicht so ganz sicher ist, ob er schwul ist. Was würden Sie zu dem Fall sagen? Ja, ich meine, wenn man bei einem so jungen Menschen, der sexuell ja überhaupt noch nicht genau sich festgelegt hat, der immer im Prinzip am Ende der Pubertätsphase ist, der immer noch nicht genau weiß, ist er jetzt vielleicht doch mehr schwul oder weniger oder doch heterosexuell, dass er auch Versagensängste und insbesondere Ängste in so einer ersten Beziehung hat. Also auf jeden Fall sollte man da das Wort ich würde das Wort Impotenz überhaupt nicht im Mund nehmen. Ja, das denke ich auch, ja. Da muss auch keine große medizinische, apparative Abklärung erfolgen, um Gottes Willen. Mhm. Das verschreckt die Leute ja nur noch mehr. Also ich finde, ich habe jetzt gesagt, er soll erstmal machen und ein bisschen die Zeit kommen lassen. Nein, das war, also ich fand das sehr gut, wie Sie das beraten haben. Dann hatte der Robby erzählt, dass er seit der Geburt seiner Tochter nicht mehr mit der Frau schlafen kann. Ist das eigentlich auch eher ein Fall für den Psychologen? Mhm. Würden Sie auch das sagen? Hat mich wirklich sehr erschrocken, muss ich wirklich sagen. Also das sind Fälle, die wir in der urologischen Praxis eigentlich relativ selten sehen. Also also das ist von dem Verhältnis her völlig umgekehrt, auch von den Altersgruppen her. Mhm. Und der Robby, also das muss am besten eine Paarberatung, wo beide miteinander mit dem Psychologen, Psychotherapeuten sprechen können. Und wie er selber sagte, ist er ja mit seinem Psychologen nicht zufrieden. Der muss unbedingt jetzt dringend das angehen. Mhm. Und wenn Sie da gute Adressen haben, ist das, denke ich mir... Können wir sicher den einen oder anderen Tipp geben. Ja, das denke ich auch. Stichwort Paarberatung. Die Manuela hat angerufen... die erzählt hat, dass sie seit 7 Jahren mit ihrem Freund zusammen ist, seit 1,5 Jahren, aber nicht mehr penetrieren kann. Was ist da los? Auch ein Fall für einen Psychologen oder ein Paartherapeuten? Ja, man muss dann noch mal fragen, ob er wirklich, also manche Patienten oder Männer, und da können nicht mehr differenzieren, ob sie beim Penetrieren zum Beispiel sofort zum Orgasmus kommen und dann natürlich ganz normal. Bei den meisten Männern kommt es dann zum Erschlaffen des Gliedes. Also im Prinzip einen frühzeitigen Samenerguss haben und deshalb im Prinzip die Penetration schon gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Wenn das nicht der Fall, also eine mögliche Ursache nicht der Fall ist, dann und er sonst ausreichende Erektionen wie diese typische morgendliche Erektion hat, dann denke ich auch, dass das ein Fall für den Psychologen und die Paarberatung ist. Dann war die große Frage von Martin, ist Impotenz vererbbar? Also in dem Sinne, in dem er das versteht, sehe ich das nicht. Mhm. Es gibt anlagebedingte oder Fehlanlage von Gefäßen. Das heißt, dass es müssen zwei Schwellkörperarterien vorhanden sein. Wenn die nicht vorhanden sind oder nur eine vorhanden ist, dann ist natürlich eine schwächere Erektion möglich. Das ist aber im Prinzip dann eine, wie wir das nennen, eine primäre, das heißt von der Geburt an oder von der Pubertät an. Bedingt. Aber er geht ja oft zu Huren und da klappt es wunderbar. Ja. Im Prinzip wäre ja vielleicht ein ganz guter Tipp an ihn auch, mal zu einem Urologen zu gehen, um das Körperliche abzuklopfen. Mhm. Und wenn er mit dieser psychischen Geschichte nicht klarkommt, dass er auch mal ab und zu oder zu einer Beratung mal geht. Es muss ja gleich keine Therapie sein, sondern einfach mal eine psychologische Beratung. Ja. Was natürlich auch hilft, ist einfach, dass man eventuell auch mal kurzfristig auch mit Medikamenten nachhilft, um den Leuten in diesen Situationen die Versagensangst zu nehmen. Wenn sie halt dann merken, dass es bei der Partnerin, die sie haben wollen, dann halt doch funktioniert, dann auch vielleicht mit Hilfsmitteln am Anfang, dann kann das ja schon eine Brücke sein, diese Angst zu überwinden. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Stichworte präsentieren, mit der Bitte, dass Sie das kurz kommentieren, was man im Falle von Impotenz im weitesten Sinne des Wortes machen könnte. Es gibt diese Penisaufpumpgeräte. Mhm. Was sagen Sie als Arzt dazu? Ja, das ist halt ein Hilfsmittel, was nicht invasiv ist. Was heißt das? Das heißt, man muss nichts reinspritzen, in den Penis, man muss keine Medikamente einnehmen. Es ist, wenn es funktioniert, funktioniert es nur in Einbezug der Partnerin. Also die Partnerin muss darüber voll aufgeklärt sein und damit einverstanden sein. Das funktioniert nicht, wenn man das still und heimlich in irgendeinem Kämmerchen macht, in einer Vakuumpumpe rumhantiert. Kann man da eigentlich auch irgendwas anrichten mit, dass man irgendwie... Ja, man muss ja nach Beendigung des Pumpvorgangs, man pumpt ja im Prinzip passiv das Blut in den Penis, in den Schwellkörper. Und dann muss man ja so einen genannten Penisring um die Peniswurzel legen. Und der sollte nicht länger als 30 bis... Also ich merke schon, das ist schon kompliziert und sollte vielleicht auch mit einem Arzt beraten werden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was halten Sie von Joachim Bien? Ja, Joachim Bien ist im Prinzip nur ein Medikament, was nicht die eigentliche Potenz fördert, sondern es stimuliert das Verlangen, die Lust. Mhm. Ist ja auch nicht so schlecht, ne? Oder? Ja, ist auch nicht so schlecht, nur das Problem ist halt einfach, dass die Ursache der Impotenz durch eine mangelnde Lust oder Libido, wie wir das nennen, in nur sehr geringen Prozentsatz der Fälle auftritt, 1-2% der Fälle. Nur. Können Sie eigentlich so ganz griffig erklären, was ist eigentlich Impotenz? Damit wir hier nicht so rumeiern, wenn wir darüber reden und das Wort leichtfertig vielleicht auch benutzen. Ja, Impotenz ist, oder definiert man, wenn man über einen längeren Zeitraum, eigentlich man senkt ein halbes Jahr oder ein Jahr, ja nicht mehr zu 75% oder zu 3/4 des gewollten Geschlechtsverkehrs nicht mehr fähig ist. Also sagen wir mal, eine Ausfallrate von 25% kann man immer haben, aber wenn es darunter fällt, dann würde man das als beginnende und weiter runter, wenn gar nichts mehr funktioniert, natürlich als komplette Impotenz bezeichnen. Merken Sie das in Ihrer Praxis auch, dass die Leute mit sehr viel Schamgefühl zu Ihnen kommen, wenn es um das Thema geht? Ja, also wir an der Uniklinik haben eher das Gefühl, dass die Patienten eher schon in eine Odyssee mitgemacht haben. Die haben natürlich dann dreimal einen Anlauf bei ihrem Hausarzt genommen, dann nochmal vielleicht 2-3 Mal einen Anlauf beim niedergelassenen Urologen, der die dann in unsere Spezialsprechstunde, insbesondere auch, weil wir halt noch bessere Geräte zur Verfügung haben, die Kollegen nicht sehen, kommen. Und dann ist die Scham natürlich schon ein bisschen deutlich runtergefahren. Ist Ihre grundsätzliche Einschätzung zu Viagra gut und positiv? Also ich meine, das Medikament, die Entdeckung dieses Medikamentes, das ist schon phänomenal, das muss ich sagen. Wir haben allerdings in Deutschland noch keine eigenen Erfahrungen, weil es ja eben gerade erstmal in den USA zugelassen ist und wahrscheinlich erst im Herbst hier in Deutschland zugelassen ist. Es gibt weltweit 7 Tote. Ist das, es klingt jetzt zynisch, aber ich frage es dann trotzdem mal, ist das eigentlich unter Umständen bei der Einführung eines neuen Medikamentes normal? Oder ist das jetzt wirklich ein Grund, in Angst und Schrecken zu geraten und zu sagen, das ist vielleicht doch ein sehr gefährliches Medikament? Nee, ich glaube nicht, dass es ein sehr gefährliches Medikament ist. Nur es verdeutlicht, dass man genau wissen muss, wem man das geben kann. Mhm. Und wenn es natürlich, und diese Mittel kursieren ja auch in unterschiedlichsten Kreisen, werden ja auch von potenten Männern eingenommen teilweise. Und wenn also ich will Ihnen ganz offen sagen, dass ich Spaß dran hätte, das Ding mal auszuprobieren. Ja, würden Sie sagen, also ich bin eigentlich so gesund, ich nehme keine Medikamente ein, würden Sie sagen, Domia, machen Sie mal, können Sie mal ausprobieren? Ja, also ich meine, passieren wird dabei nichts. Ja, also ich hätte sicher meinen Spaß. Ja, das denke ich schon. Haben Sie es ausprobiert schon? Nein, noch nicht. Wollen Sie es? Also ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich meine, Sie sitzen ja an der Quelle. Das ist natürlich dann scharf, wenn Sie als Arzt davon dann auch persönlich berichten können. Ja, das ist richtig. Zumindest ist die Hemmschwelle wesentlich geringer, als sich irgendwo reinzuspritzen. Ja, natürlich, klar, ja. Herr Lümm, ich würde Sie Folgendes bitten. Ich möchte gerne jetzt noch mit einigen Anrufern sprechen. Und es wäre schön, wenn Sie vielleicht für den einen oder anderen Fall noch zur Kommentierung bereitstünden. Ja. Wir machen das mal so, legen Sie jetzt mal bitte kurz auf und Sie werden von den Kollegen nochmal angerufen, um auf eine andere Leitung umgepolt zu werden. Alles klar. Okay, bis gleich dann mal. Tschüss. Es geht weiter jetzt mit Helmut und Helmut ist 54 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Helmut. Ich habe folgendes Problem. Ich hatte im letzten Jahr 2 Schlaganfälle und seitdem will meine Frau mit mir nicht mehr schlafen. Deine Frau will seitdem mit dir nicht mehr schlafen? Ja, sie sagt, ich habe diese Schlaganfälle nur vorgetäuscht und wenn ich sie berühre, zuckt sie weg und ich weiß nicht, es ist... Nur ist das Thema ja heute bei uns Impotenz. Ja, ja. Heißt das denn, dass du durchaus könntest, wenn sie dich ranließe? Nein, ich kann fast nicht mehr. Mhm. Ich nehme schwere Medikamente, Beta-Blocker, Antidepressiva und blutverdünnende Mittel. Und die Lust ist bei mir schon noch da. Jetzt machen wir gleich mal den Versuch. Ich frage mal in die Regie, ist der Herr Lümm schon da? Noch nicht. Hast du denn mit einem Arzt schon drüber gesprochen, Helmut? Ich habe mit einem Hausarzt drüber gesprochen und der hat mir gesagt, schick sie doch in die Wüste. Die Frau sollst du in die Wüste schicken? Ja, weil sie meint auch, ich hätte diese Schlaganfälle nur vorgetäuscht. Aber das sind ja jetzt 2 ganz verschiedene Themen. Ne? Einmal das Problem mit deiner Frau und wirklich die Tatsache, dass du nach der schweren Erkrankung halt nicht so Sexualität leben kannst, wie du das gerne möchtest. Ja, ich möchte unbedingt gerne die Sexualität leben, aber meine Frau bietet mir das nicht mehr. Also es liegt sowohl an deiner Frau, als auch daran, dass du nicht mehr so richtig funktionierst, wie du gerne funktionieren möchtest. Helmut, ich möchte gerne gleich auch nochmal den Herrn Dr. Lümm. Ist er jetzt da? Hallo? Ja, ich bin da. Das ist wunderbar. Herr Lümm, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, mit wem ich jetzt gerade rede. Ja. Das ist Helmut, 54 Jahre alt. Wir haben jetzt eine Dreierschaltung, also Sie können ihn direkt ansprechen. Ja. Er hat zwei Schlaganfälle hinter sich und es funktioniert nicht mehr so, wie es funktionieren sollte. Er nimmt auch eine ganze Menge Medikamente ein. Was würden Sie ihm jetzt als Patient sagen, wenn er zu Ihnen käme? Ja, also Schlaganfälle, erstmal nochmal kurz zu dem einleitenden, Schlaganfälle vortäuschen, das ist also... Das halte ich also für schon mal sehr schwierig. Also wenn, ja. Das ist ja schon eindeutig zu diagnostizieren. Wir vertiefen jetzt mal nicht die Partnerschaftsproblematik. Gut. Bitte? Das ist auch auf dem CT eindeutig herausgekommen, dass es zwei Schlaganfälle gibt. Okay, davon gehen wir jetzt mal aus, Helmut. Auf jeden Fall, Schlaganfälle sind ja ein Hinweis dafür, dass es irgendwie Gefäß, also eine fortgeschrittene Gefäßveränderung, Gefäßverkalkung vorliegt. Und dies ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass halt auch eine Impotenz vorliegen kann oder dass es am wahrscheinlichsten ist, dass das eine gefäßbedingte Impotenz ist. Heißt das, dass der Helmut sich jetzt damit abfinden muss, vielleicht nie wieder richtig schwimmen? Nein, das heißt im Prinzip, man muss das auch wieder, also wie gesagt, vor der Therapie immer die Abklärung. Man muss es abklären, ob das wirklich der Fall ist, ob es wirklich eine Gefäßverengung und damit eine verminderte Durchblutung des Penis vorliegt. Und in diesem Fall kann man dann auch im Moment diese Schwellkörperinjektion, also dieses Spritzen in den Schwellkörper vornehmen, zum Beispiel als eine mögliche Therapieform. Man kann natürlich auch überlegen, dann, wenn Viagra vorhanden ist, Viagra einzusetzen. Man kann auch die Pumpe überlegen, wenn das mit der Partnerin... Kurz, darf ich da mal kurz einwenden? Mhm. Ich habe auch eine... die Klappe der Aorta ist auch geschädigt bei mir. Und ich habe da schon gelesen, dass es auch, wenn man Herzerkrankungen hat, dass es viele Nebenwirkungen haben könnte. Mit dem Viagra. Mit dem Viagra. Ja, das ist richtig. Das muss man ganz genau abschätzen. Also insbesondere die Beta-Blocker sind machbar, nur insbesondere Medikamente, die stark den Blutdruck senken, die können in Kombination mit Viagra noch stärker den Blutdruck senken. Und dann wird es gefährlich, ne? Dann wird es gefährlich. Also ich glaube, in diesem diese Todesfälle wohl verursacht. Genau. Ich glaube, in diesem Fall von Fall Helmut sollte er, was die Impotenz betrifft, auch seinen Urologen aufsuchen. Auf jeden Fall aktiv angehen. Ja, und das ist also nicht, um jetzt den Kopf ins Sand zu stecken. Ja. Und die Partnerschaft mit der... Das Problem, wenn ich Sie unterbrechen darf... Meine Frau, die ist so abwehrend. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich zum Urologen gehen würde, und Helmut, würde wieder funktionieren. Das ist natürlich ein anderes Problem, was wir jetzt hier gar nicht so erörtern können, dass eure Beziehung offensichtlich auch nicht richtig in Ordnung ist. Ja, ja. Das ist leider jetzt heute auch nicht so der Rahmen unserer Sendung, das zu erörtern. Es ging heute so um Impotenz und ich glaube, das, was Dr. Lümm gesagt hat, langt dann vielleicht als Tipp auch aus. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, Helmut. Ich bedanke mich, Domian. Tschüss. Und auch an den Herrn Doktor bedanke ich mich. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Tschüss. Ja, danke sehr. Wiederhören. Bitte. Tschüss. Herr Lümm, Sie bleiben einfach dabei, ne? So machen wir. Ich glaube, das ist das Beste. Christoph, 18 Jahre. Hi. Hallihallo. Ja, Christoph. Leg los. Und zwar, ich habe das Problem, ich kriege zwar einen Steifen, aber ich komme in einer Frau komme ich nicht zum Orgasmus. Na, also ist das immer so bei jeder Frau? Es war schon immer so. Ja. Du hast noch nie letztendlich mit einer Frau richtig geschlafen, bis zum schönen Ende. Also ich bin fast noch nie, also bis auf ein, zwei Mal, bin ich also noch nie zum Orgasmus richtig gekommen in einer Frau. Fragen wir gleich an Dr. Lümm. Ja, die erste Frage natürlich an Sie, ist es denn also bei Masturbation oder bei Onanie, ist das schon möglich? Und da kommt das ganz normal. Ja. Oder kommt es da auch verzögert oder verlängert oder? Also ich würde sagen normal. Und ist es denn und die Partnerin kommt bei dem jeweiligen Geschlechtsakt dann aber schon zum Orgasmus? Die kommt zum Orgasmus. Ja. Ist halt etwas merkwürdig. Ist es denn bei Ihnen irgendwie eine Blockade oder also irgendwie eine Hemmschwelle, dass Sie da irgendwie Angst vor haben oder irgendwie so etwas? Ich weiß es nicht. Ich würde im ersten Moment, also wenn ich so zurückdenke, würde ich sagen, irgendwie ja, aber... Ja, aber darf ich tippen, Herr Lümm, dass das auch keine organische Geschichte ist? Nee, mit Sicherheit. Dass der Christoph sicher in diesem Fall auch einen Psychologen mal konsultieren sollte. Auf jeden Fall, ja. Und wir könnten ihm auch gerne weiterhelfen, Christoph, wenn du ein paar Tipps haben möchtest, wie man sowas einfädelt, dann rufen wir dich jetzt gleich nochmal an. Ist das okay? Ja, das ist okay. Danke. Dann leg mal auf und wir rufen gleich zurück. Okay, danke. Okay, tschüss Christoph. Tschüss. Dann ist als nächstes der Oliver dran und der ist 26. Oliver? Ja, schönen guten Abend, beziehungsweise guten Morgen. Ja, guten Abend. Thema Impotenz. Ja, also ich weiß nicht, ob das bei mir Impotenz ist, aber es ist so, ich habe seit circa 4 Wochen eine Schwellung am Penis, sodass, ja. Eine Schwellung am Penis? Genau. Also nicht der Penis ist geschwellt, sondern eine Schwellung am Penis. Ja, also es ist auf der rechten Seite, ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben. Mhm. Also es war wie letztlich wie ein Pickel irgendwie auf der rechten Seite, ja. Rechts am Penis. Mhm. So, und das war auch ein bisschen schmerzhaft und ja, sah auch aus, als wenn es ein bisschen eitrig ist. Und dann habe ich angefangen, das auszudrücken. Gut, und dann... Ist es immer größer geworden und größer? Ja, es hat sich entzündet. Ja. So, und dann ein paar Tage später habe ich gemerkt, dass von dieser Schwellung dann irgendwie, ja, so, es ist richtig angeschwollen und dann... wie so eine, ja, wie so ein, als wenn das ein Lymphgefäß ist, was sich verhärtet hat und was dann eben angeschwollen ist. Herr Lümmen, wäre es klug, ihm zu raten, zu einem Hautarzt zu gehen? Ja, zu einem Hautarzt oder zu einem Urologen. Mhm. Also beides. Also ist möglich. Mhm. Das hört sich an wie auf einem Boden einer Entzündung, beziehungsweise dann auch noch durch das Ausdrücken natürlich eine forcierte Entzündung entstandene Schwellung. Und diese Beschreibung des Lymphgefäßes oder / auch ein Blutgefäß, was thrombosiert sein kann, also wo einfach ein Blutgerinnsel drin ist, das ist zum Beispiel eine mögliche Erklärung. Oliver, du bist bisher noch nicht beim Arzt gewesen. Doch, das muss ich jetzt dazu sagen. Mhm. Also ich bin dann nach einigen Tagen, als es dann nicht besser wurde, weil ich nicht wusste, zu welchem Arzt ich gehen soll, zum normalen Hausarzt gegangen, beziehungsweise zum allgemeinen Arzt. Ja. Der hat sich das angeschaut, die Sache war mir im ersten Moment ein bisschen peinlich. Ich wusste auch nicht, zu welchem Arzt gehe ich jetzt. Gehe ich zum Urologen, zum Hautarzt, zum Hausarzt. Was hat er gesagt? Und er meinte, gut, das wäre eine Schwellung des Lymphgefäßes durch diese Entzündung, durch diesen geschwollenen Pickel oder Furunkel, was das war. Und hat gemeint, das müsste man mit Antibiotika behandeln. Das würde dann schon so nach einer Woche sich dann geben. Hat's diese Schwellung, nicht. Dieser letztendliche Herd oder dieser Pickel, der ist völlig weg. Da sieht man überhaupt nichts mehr. Aber ich habe, von der Leistengegend bis vorne in den Penis hinein eben so eine geschwollene Bahn, die sehr verhärtet ist und ich bekomme zwar eine Erektion, aber dann tut's weh. So, und seitdem kann ich halt auch mit meiner Frau nicht schlafen, beziehungsweise ich traue mich auch nicht und es ist auch recht schmerzhaft. Ja, und deswegen, ich hatte das im Fax eben geschrieben, war halt meine Frage an euren Urologen, zu was für einem Arzt soll ich da jetzt gehen, weil zu diesem Hausarzt denke ich mal, weiß ich nicht, ob ich da richtig aufgehoben bin. Ja, also da würde ich Ihnen schon empfehlen, zum Urologen zu gehen. Aber mit Ferndiagnosen ist es immer schwierig am Telefon. Mhm. Aber so wie sich das anhört, ist das wirklich ein Überbleibsel dieser Entzündung, dass das halt noch eine angeschwollene, wie gesagt, entweder Vene oder Lymphgefäß ist, dass das da, wo sich auch noch eine Entzündung abspielt, das wird aber mit Sicherheit, also man kann in der Medizin nie 100% sagen, aber das wird sich mit Sicherheit in Wohlgefallen auflösen. Also Oliver, keine Angst, du bist nicht impotent. Okay, sondern nee, das denke ich nicht. Da ist irgendwas ein bisschen schiefgelaufen. Ja. Geh mal zum Onkel, Doktor, Urologe. Ja. Dann wird die Sache schon laufen. Okay, ich tschüss, Oliver. Tschüss. Herr Lümmen, zum Schluss habe ich noch eine Frage an Sie. Man liest ja nun immer wieder auch über die so diverse Kräuter. Das fängt bei Ginseng an und hört bei Petersilie auf. Was halten Sie denn davon, so alte Hausmittelchen zu benutzen, wenn es nicht so richtig klappt mit der Manneskraft? Also ich meine, wenn dass man so etwas natürlich als Anfang ausprobieren sollte und machen sollte, auf jeden Fall, denn es hat immer der Recht, bei dem es hilft oder das hat Recht, was hilft. Und insofern sollte man solche Sachen natürlich schon ausprobieren. Ob das dann so effektiv ist, das bleibt dahingestellt. Aber haben Sie eine klare Meinung zur spanischen Fliege? Zur spanischen Fliege? Ja. Sie kann bei einigen Patienten schon zu einer verlängerten oder überhaupt zu einer Erektionsmöglichkeit führen. Aber ich glaube, es ist höchste Vorsicht geboten. Ne? Ich habe in diversen Büchern gelesen, dass man, wenn man das nicht richtig dosiert, dass das wirklich mit dem Tod enden kann. Ja, mit dem Tod. Herzstillstand und solche Sachen. Ja, das kann, ja gut, also das kann reflektorisch, aber das sind anekdotische Geschichten, ja, denke ich mir. Also, wir fassen zusammen, also Viagra finden Sie ziemlich klasse. Ne? Unter vom therapeutischen Ansatz. Ja, vom therapeutischen Ansatz. Aber nicht als Droge auf Partys. Nein, haben wir überhaupt nicht so verstanden. Ich bin gespannt. Wir sollten vielleicht nochmal miteinander telefonieren, wenn Sie es selbst ausprobiert haben. Ja, gut. Und dann reden wir so als Privatpersonen miteinander. Ich rufe Sie nochmal. Ja. Herr Lüm, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Simone Eibel. Und morgen sind wir wieder da mit einer ganz offenen Sendung für alle eure Themen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir im Radio und im WDR-Fernsehen. Ich wünsche eine sehr schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.